weltweite Seelsorge und Erbauung zu ermöglichen. Ob wir sie mit einer Stimme aus Deutschland, Kanada oder gar Finnland und den dazugehörigen Bildern verbinden, unsere Links, die in diesem Text im Blog stehen und den Namen der jeweiligen Kirche blau ausweisen und sie beim Anklicken dieses Namens zu dem Video des Gottesdienstes führen, sollen Ihnen die Suche nach einer 30- bis 50-minütigen Gottesdienstsendung abnehmen. Wir hoffen, dass dieser Service Sie als Auslandsdeutsche bereichern möge und freuen uns über Ihre E-Mails zu diesem Thema. Schreiben Sie uns gerne an info@germanradioshow.com. Ihre Susanne Nielsen und das Team der Deutschen Funksendung wünschen Ihnen guten Empfang. Ich darf Sie ganz herzlich zum Kulturspiegel begrüßen und jetzt haben Sie hoffentlich eine schöne Weihnacht gehabt. Am Mikrofon Susanne Nielsen und ich möchte Ihnen heute Ausflüge nach Frankreich und in die Karibik bringen und zwar von meiner Mutter geschrieben, Anneliese Schmidt, unserer Mitarbeiterin. Und ich möchte dazu einen ganz kurzen Brief beziehungsweise etwas, was Barbara Genscher geschrieben hat. Denn Genscher selbst war ja einmal Außenminister und dann auch natürlich stand er dem Auswärtigen Amt vor. Und Barbara Genscher hat geschrieben, eine Ehefrau, die einen Angehörigen eines Auswärtigen Dienstes heiratet, müsste eigentlich zweimal ihr Jawort geben. Zunächst zum Ehemann und dann zugleich zur lebenslangen Mitwirkung an den Aufgaben in seinem auswärtigen Dienst. Das bedeutet oft die Aufgabe der eigenen Berufskarriere und den Einstieg in das Versetzungskarussell mit allen familiären Belastungen. Und nicht nur Belastungen gibt es da, natürlich gibt es auch die schönen Dinge. Und zwar das Reisen und das Leben im Ausland und in faszinierenden Städten. Meine Mutter hatte das ganz große Glück, mit meinem Vater in San Francisco zu leben, einer Stadt, der sie lange, lange nachgetrauert hat, nachdem sie sie verlassen mussten. Denn nach 3 Jahren ist so ein Turnus zu Ende. Und man wäre gern geblieben, aber natürlich ist die Arbeit sehr wichtig und das Auswärtige Amt hat meine Eltern dann nach Reykjavik in Island versetzt und so haben wir dann eine ganz neue, andere Umgebung erkunden können. Wir 2 Kinder, mein Bruder Herbert und ich, und er ist in San Francisco geboren. Das war also auch ein Auslandskind sozusagen und ist es eigentlich auch geblieben, denn er ist letztlich in der Schweiz gelandet und dort sesshaft geworden. Aber er reist auch als Journalist sehr viel durch die Welt. Ich selber bin in Deutschland zuletzt gewesen, also natürlich auch über San Francisco und dann Reykjavik und dann in Deutschland und dort dann mit Studium geblieben und habe dann wieder ins Ausland geheiratet, nämlich nach Amerika. Aber diese Sendung geht um die Reisen meiner Eltern, die natürlich weit über unsere eigene Flüggewerderei hinausgegangen sind. Das heißt, wir sind dann in Bonn bzw. Bern, Schweiz respektive geblieben und haben dort unser Studium gemacht und haben dort auch geheiratet in der jeweiligen, im jeweiligen Ort. Und unser Leben hat sich dann eben auch von denen der Eltern entfernt. Aber wir sind immer wieder als Familie zusammengekommen, Weihnachten vor allem, an den Feiertagen und zu Festen und zu Auszeichnungen und allen Dingen, die unsere Familie sehr, sehr betraf, beziehungsweise die sie dann einfach an den dritten Ort wieder zurückbrachte oder an den ersten Ort, wie in meinem Falle, denn Wiesbaden ist mein Geburtsort und dort sind meine Eltern nach vielen Jahren Ausland auch wieder hingezogen. Und die letzte ganz wunderbare Zeit, die meine Mutter sehr genossen hat, genauso wie sie San Francisco genossen hat, war Paris. Und in Paris sind meine Eltern lange Jahre geblieben und zwar noch über die Pensionszeit meines Vaters hinaus. Das heißt, man hat diese Stadt geliebt und man ist ihr treu geblieben, solange es dann noch ging ins Alter hinein. So, und jetzt möchte ich Ihnen zwei Geschichten bringen. Die eine ist von einer Kreuzfahrt. Meine Eltern sind sehr, sehr viel gereist und mein Vater liebte Kreuzfahrten und dann natürlich auch Paris selbst. Denn Paris selbst zur Weihnachtszeit ist einfach himmlisch und wunderbar. Und ich möchte Ihnen eine Geschichte geschrieben von meiner Mutter in den frühen 80er Jahren und veröffentlicht im Kultur- und Reisejournal für Ärzte, dann natürlich veröffentlicht worden, wie gesagt 1983, im Februar 83, im Jahr, dass wir, also fast in dem Jahr habe ich fast geheiratet, ich habe 83 geheiratet und das war also die Zeit, wo man noch nach Paris fuhr, zu den Eltern, zu der Weihnachtszeit und auch eben jetzt, wenn Sie an Weihnachten denken, vielleicht denken auch Sie an Paris. Paris en Fête von Anneliese Schmidt geschrieben und von mir, Susanne Nielsen, vorgelesen. Veröffentlicht wurde diese Geschichte im Kultur- und Reisejournal für Ärzte und das im Jahre 1983 bereits. Paris-Kenner können es bestätigen. Auch hier beginnen die schönsten Tage der vierten Saison mit der Vorweihnachtszeit. Und schon lange vor dem Fest hat die Stadt ihr Glitzerkleid aus Tausenden von Glühbirnen über das nackte Geäst der Alleebäume gestreift, Perlen goldene Kugeln wie Champagner von den Häuserfassaden und riesige flittergeschmückte Fichten biegen sich im Wind, der bisweilen über die großen Plätze fegt. In den Schaufenstern der berühmten Modestraßen schimmern die schönsten Seidenroben in allen Farbschattierungen, blank geputztes Silber glänzt in den Geschenkartikelläden, all das Hübsche und Unnütze ist für die Käufer bereit oder sei es auch nur zur Freude des Betrachters. Tout Paris empfängt seine Weihnachtsgäste. All die routinierten Weltenbummler, die mal eben wieder hier vorbeischauen, die Gruppenreisenden, die immer und überall zu spät kommen, weil sie es nie schaffen, rechtzeitig wieder an die vereinbarten Plätze zurückzukehren, die zaghaften, überfordert vom Gebrause des vielfach chaotischen Straßenverkehrs und die Individualtouristen, die sich ohne präzises Programm, weder mit Reiseleiter noch Gruppe, dafür aber mit passablen Sprachkenntnissen unter die Stadtbewohner mischen und sich ganz einfach von den Boulevards treiben lassen, um mit Metroplan und Pariscope, Une Semaine de Paris, heute offiziell oder Handy-App, ausgerüstet von allem ein bisschen zu naschen, was gerade von besonderem Interesse in dieser festlichen Zeit. Wenn auch während der Chor- und Orgelkonzerte im Notre-Dame, Madeleine oder Invalidendom stets großes Gedränge herrscht, wird man hier dennoch vergeblich nach einem Weihnachten voller biblischer Tradition suchen. Leicht wie der Duft von Parfum breitet sich aus, zieht für eine Weile durch die Straßen und Häuser der Stadt, um sich ebenso schnell wieder zu verflüchtigen. Die Saison ist voller Heiterkeit, Feiern ist groß geschrieben. Man schmückt, genießt und vergisst. Der Adventskranz ist ein Modeartikel aus dem Blumenladen und die Christbäume präsentieren sich künstlich beschneit, denn weiße Weihnacht ist eine Rarität. Man geht viel aus, ein neues Kleid, eine neue Frisur, ein gutes Restaurant oder man kocht für seine Freunde und besucht sich familienweise. Alles ist wie ein leuchtender Schein, der mit dem Silvesterzauber rasch wieder verschwindet. Nicht lange gezögert also, um rechtzeitig in den Genuss dieses Vergnügens zu kommen. Denn gerade während dieser Zeit wird die liebenswerte Eigenschaft der Franzosen, aus allem und jedem ein Kunstwerk zu gestalten, in besonderem Maße in den zauberhaft dekorierten Schaufenstern sichtbar. Ob es sich um die herrlichen Kreationen der Modemacher und Juweliere, um das vollendete Werk aller Hersteller von Gaumenfreuden oder gar nur um die mit Früchten und Gemüsen garnierten Stände am Straßenrand handelt. Impressionistischen Bildern gleich beeindruckt den Beschauer die Liebe zum Detail. So braucht man denn auch nicht lange zu suchen, um die Spiegelbilder der Straßenszenerien hübsch gerahmt in all den Kunstgalerien wiederzufinden. Eben diese spezielle Atmosphäre der Kunst ist es auch, die diese Stadt so anziehend macht. Hat man erst einmal damit begonnen, sie richtig zu entdecken, lässt sie einen nicht mehr los. Ein nie enden wollender Strom von Menschen aller Erdteile, die das Straßenbild bevölkern, ist Beweis genug für diese Tatsache. Joyeux Noël wünscht Paris seinen Besuchern und auch ein wenig Muße zum weihnachtlichen Flair und den fabulösen Anblick der Lichterstadt mit Genuss in sich aufzunehmen. Rue Faubourg de Saint-Honoré. Für einen Bummel durch die Rue Faubourg Saint-Honoré wird die Zeit immer reichen, denn wer kann sich schon der magischen Anziehungskraft der berühmten Modestraße entziehen? So gut wie alle namhaften Häuser der großen Meister sind hier mit ihren hübschen Boutiquen vertreten, in denen sich gerade jetzt zur Weihnachtszeit so schön herumstöbern lässt. Das Zeremoniell der Wachablösung vor dem Élysée-Palast, dem Sitz des Präsidenten, lässt sich zwischendurch von der vis-à-vis gelegenen Maxims-Boutique aus verfolgen, die sich ebenso wie das weltbekannte Restaurant im Besitz des Modeschöpfers Pierre Gardin befindet. Hier kann man alles von kleinen Leckereien bis zu Geschirr, Gläsern und Silber mit der Aufschrift Maxims erwerben, um dann vielleicht noch im neuen Minims, der Volksausgabe des legendären Etablissements in der Rue Royale, ein Déjeunerchen zu verzehren. C'est bon, c'est pas cher, lautet der Werbeslogan. Avenue Montaigne. Die großzügige, fast menschenleere Avenue Montaigne vermittelt einen Eindruck völlig anderer Art. Mit Genuss lässt sich hier im Schutze großer Alleebäume entlang der gepflegten Fassaden alter Patrizierhäuser noch in Ruhe spazieren gehen. Angesichts der weihnachtlichen Beleuchtung in edlem Wettstreit mit der untergehenden Sonne hinter dem Wächter der Seine-Metropole, dem Tour Eiffel, der 1983 seinen 100-millionsten Besucher registriert hat, kann man ins Schwärmen kommen. In schönster Nachbarschaft mit dem Théâtre des Champs-Élysées in der Avenue Montaigne, wo sich die internationale Musikwelt ein Stelldichein gibt, befindet sich die Nobelherberge Plaza Athene, deren potenzielle Gäste in den eleganten Häusern von Christian Dior, Nina Ricci, Emanuel Ungaro und Valentino ein- und ausgehen. Das heißt jedoch nicht, dass sich nur Luxusgüter hinter den geschmückten Fassaden verbergen, denn unter dem reichhaltigen Angebot von exquisiten Kleinigkeiten findet sich Erschwingliches für jedermann. Allein die aufregende Verpackung in der Reihenfolge, Schächtelchen, Bändchen, Karton, Schleife, Tüte mit entsprechendem Emblem, versteht sich, rechtfertigt schon den Einkauf. Avenue des Champs-Élysées. Et voilà! Les Champs-Élysées. Mit Recht kann man die kerzengerade Prachtstraße zwischen dem Place de la Concorde und dem von der ewigen Flamme des unbekannten Soldaten bewachten Arc de Triomphe, wo sich einstmals die Felder und Gärten ausbreiteten, als die eleganteste aller Avenuen bezeichnen. Mit all den pompösen Geschäftshäusern und Passagen hat sich die Industrie des Landes ein einziges großes Schaufenster geschaffen. In der Schönheit und Harmonie des Nebeneinanders von Monumenten, traditionsreichen Palais, weitläufigen Parks und all den kleinen Cafés und Restaurants drückt sich hier auf eindrucksvolle Weise das Savoir-vivre der Franzosen aus. Patriotismus gepaart mit Lebenslust und dem unbedingten Bestehen auf persönlicher Freiheit. Karibikkreuzfahrt von Fest zu Fest von Anneliese Schmidt geschrieben im Seereisenmagazin 5 1993. Dienstag, 24. Dezember, St. John's, Antigua. Seit 9 Uhr liegt das Schiff auf Rede. Am roten Schornstein ist ein kleines, lichtergeschmücktes Tannenbäumchen angebracht. Weihnachtsmorgen in der Karibik. Unsere 670 Passagiere werden heute kaum in der Lage sein, die 365 Strände dieser Insel zu bevölkern, von denen man sagt, dass einer schöner sei als der andere. Für diesen heiligen Morgen nämlich ist die Vista Fjord weit und breit der einzige Musikdampfer. Wir folgen der Empfehlung, St. John's, die Hauptstadt von Antigua, zu Fuß zu entdecken, obwohl es sehr heiß ist. Langsam bummeln wir immer der Nase nach, die Straße in die Innenstadt ist nicht zu verfehlen. Die Holzhütten am Wegesrand sind auf Stelzen errichtet. Darunter scharrt das Federvieh im Müll, bunte Hunde kläffen und die Bewohner befinden sich augenscheinlich in Feiertagsstimmung. Sie lehnen an den Eingängen und schwatzen mit ihren Nachbarn, umringt von spielenden Kindern. Wie es ein solches Fest nun einmal mit sich bringt, herrscht in der Main Street besonders geschäftiges Leben. Vor dem kleinen Warenhaus ist ein Gift-Wrapping-Stand aufgebaut, wo die erworbenen Geschenke in bunte Papiere gehüllt und mit Schleifen dekoriert werden. Auf allen Läden ertönt Jingle-Bell-Musik. Ein gewisser American Touch ist nicht zu verkennen. Aus dem Vorgarten der zweitürmigen St. John's Kathedrale, eine der beeindruckendsten anglikanischen Kirchen in der Karibik, die sich auf einer Erhebung der Stadt befindet, kommen uns zwei meckernde Ziegen entgegengelaufen, die sich soeben an dem bescheidenen Grün des Kirchengartens gütlich getan haben. Auch heute noch erinnert ein Schild an das letzte Erdbeben. Help us to repair the damage caused by the 1974 earthquake. Seit dem verheerenden Beben von 1843 war das ursprünglich im Jahre 1683 errichtete Gotteshaus bereits zweimal mit Hilfe von steingerahmten Holzwänden wieder aufgebaut worden. Und das aus Sicherheitsgründen. Als wir die Kirche betreten, wird der Altar gerade liebevoll mit frischen Gartenblumen geschmückt. Anscheinend eine Kostbarkeit, selbst in dieser üppigen Tropenlandschaft. Denn in den Auslagen der Geschäfte fanden wir nur knallbunte künstliche Blumen. Mit dem Taxi fahren wir schließlich zum Schiff zurück. Die Läden seien heute bis Mitternacht geöffnet, damit auch die Leute vom Land Gelegenheit hätten, ihre Weihnachtsgeschenke einzukaufen, erzählt uns der Taxifahrer. Im Shoppingzelt nahe der Pier haben sich die Frauen in der Mittagshitze auf den Tischen neben ihren Waren schlafen gelegt. Es gibt jetzt keine Käufer für T-Shirts und Schildblattschmuck. Eine kühle Brise, schattige Liegestühle und herrliche Ruhe an Deck des Schiffes laden dazu ein, sich auf den heutigen Abend einzustellen. Eine glasklare Sicht bietet sich dem Betrachter, als das Schiff um 17 Uhr kurz vor Sonnenuntergang langsam aus der natürlichen Hafenbucht gleitet, die Silhouette der Stadt mit der hoch oben thronenden Kathedrale in der Ferne zurücklassend. Stille Buchten mit leeren Stränden, schöne Hotels, einsame Häuser auf den Höhen, eine fremde Welt. Für eine Weile begleitet noch das Lotsenboot die Vista Fjord. Dreimaliges Getue hin und her. Zum Abschied schwenkt der Lotse seine Mütze. Merry Christmas ruft er den winkenden Passagieren zu. Nun kann es auch für uns Weihnachten werden. Um 18 Uhr sind all diejenigen Gäste im Ballsaal erschienen, die den Heiligen Abend gemeinsam erleben möchten. Festlich gekleidet haben sie sich um die Tanzfläche gruppiert, würdevoll und ein wenig steif nehmen die Mitwirkenden der traditionellen deutschen Weihnachtsfeier, zu welcher Tom und Maria in den Kreis der Vista Fjord-Familie eingeladen haben, auf der Bühne Platz. Mag sein, dass Maria ihre süddeutschen Kindheitserinnerungen in das mit viel Überlegung gestaltete Programm eingebracht hat, in dem die ganze Sentimentalität deutscher Weihnachtsidylle anklingen soll. Glaube, Liebe und Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit. Und so könnte manch einer hier auf dem Schiff an diesem Abend vielleicht etwas von dem wiederfinden, das zu Hause im Zuge der allgemeinen Veräußerlichung längst verloren ging, wie zum Beispiel gemeinsames Singen vor vertrauter Weihnachtslieder mit den Künstlern unter der Leitung des Assistant Cruise Directors Carlton Fries, der einst in Berlin Musik studierte, wo er auch seine ausgezeichneten Deutschkenntnisse erwarb. Von Pastor Rowold und den Damen des Cruise-Staffs vorgetragene Geschichten und Gedichte, die wir schon als Kinder unter dem Tannenbaum aufgesagt hatten. Als sich der Pastor später an unseren Tisch gesellt, erzählt er von seinem Heimweh nach Deutschland, das immer lebendig geblieben ist. Season's Greetings zieren in den goldenen Lettern die zur Feier des Heiligen Abends auf Büttpapier gedruckte Speisekarte. Obligatorisch in der überreichen Auswahl der Gerichte ist die gebratene Gans, die man sich zu Hause schon so lange abgewöhnt hat. Der Weihnachtsball mit Tanz- und Unterhaltungsmusik vereint schließlich wieder die ganze Familie aller Nationen. Und wer später die Mitternachtsmesse besuchen wollte, findet in dem Classic Christmas Concert des Opera-Trios ganz gewiss den geeigneten Übergang. Ein wenig später versucht zu guter Letzt St. Nikolaus, seine Gaben an die Kleinen zu verteilen. Längst haben die Kinder die Geduld verloren und sind verschwunden. In den Kabinen jedoch hat er einen mit hausgemachtem Gebäck und Schokoladendelikatessen dekorierten Weihnachtsteller hinterlassen. Von stiller Nacht jedenfalls kann auch dann noch lange nicht die Rede sein, denn im Spielcasino, das auch heute ab 21 Uhr geöffnet ist, hört man die Kugel rollen und die Geldmünzen aus den einarmigen Banditen rasseln, und der Viking Club bietet entsprechendes Nightlife. Ich möchte mich vom Hauptteil der Sendung von Ihnen verabschieden, indem ich noch einmal im Eingedenken unserer Mutter Anneliese Schmidt, unserer Mitarbeiterin für viele Jahre, ihre Geschichte der Weihnacht in der Kindheit, der Wünsdorfer Weihnacht meiner Mutter, bringe. Und sie wird von Anneliese Schmidt selbst gelesen. Und wir haben das große, große Glück, dass wir Ihnen das immer wieder bringen können. Und ich wünsche Ihnen eine gesegnete Weihnacht. Ich wünsche Ihnen schöne Weihnachtsfeiertage, wenn Sie auf Reisen sind, im Ausland oder im Inland, je nachdem, zusammen mit Ihren Lieben feiern. Sie haben sie nicht für immer, und diese Erinnerungen sind ganz, ganz wichtig. Vielleicht können Sie selber solche Weihnachtsgeschichten in Ihrer Familie erzählen und sie auch vielleicht aufheben, so wie wir das für Sie tun und Ihnen immer wieder bringen. Am Mikrofon Susanne Nielsen, die Ihnen jetzt, wie gesagt, Anneliese Schmidt mit ihrer Wünsdorfer Weihnacht bringt. Wünsdorfer Weihnacht. Zuerst war es nur wie ein zarter Hauch, der sich wie Puderzucker auf das verdorrte Gras und die dürren Zweige der Birken legte, sich dann mehr und mehr zu einem dicken Teppich verdichtete, denn schon seit einigen Stunden hatte es zu schneien begonnen. Kiefern, Fichten und Sträucher, die den großen Rasenplatz mit der zentralen Buddelkiste hinter unserem Haus einrahmten und von den anderen Wohngebäuden am Parkring abgrenzten, neigten sich langsam unter der Last der weißen Polster. Eine wunderbare Stille breitete sich im Dorf aus. Die Schritte der Fußgänger, die Geräusche der hin und wieder vorüberfahrenden Autos versanken in der Winterwelt. Die für uns Kinder schönste und wundersamste Jahreszeit war angebrochen. Meine Schwester Rosemarie und ich saßen im Kinderzimmer und arbeiteten Kreuzstichdecken unter Anleitung der getreuen Luise, die nun schon seit einigen Jahren unserer Familie diente. Das Weihnachtsfest stand unmittelbar bevor. Ein jeder versuchte, die geheimnisvollen Vorarbeiten vor dem anderen verborgen zu halten. Die Wohnung war vom Duft der Pfefferkuchen erfüllt, in den sich der Geruch von Tannengrün mischte. Nacheinander verschwanden die Puppen aus dem Kinderzimmer und kehrten nach einigen Tagen auf ebenso geheimnisvolle Weise wieder zurück. Während Luise uns zu Bett brachte, sangen wir mehrstimmig all die schönen Weihnachtslieder, und zuweilen erzählte Mutter Geschichten aus ihrer Kinderzeit während des Ersten Weltkriegs. Hierzu legte sie sich auf den Rand eines unserer Betten, denn sie litt, solange wir uns besinnen konnten, unter starken Rückenschmerzen. Abend für Abend wurde eine Kerze im Adventshäuschen entzündet,